Ich bin dein treuer Freund, dir auch im Dunkeln wacht, wo laute Schalken sind. Ich dachet deinem Glanz und nicht des Trostes an. Die Stunde kommt schon, da deines Kampfes Kron dir wird ein süßes Land.